Bauchbiografien. Uns selbst hat dieses Thema nie losgelassen. Unsere unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte haben unsere Neugierde eher befruchtet als behindert, denn die Neurogastroenterologie, die Wissenschaft von der nervlichen Kontrolle der Magen-Darm-Funktion durch das enterische wie das zentrale Nervensystem, ist ein interdisziplinäres Querschnittsfach. Das macht es ja gerade so spannend. Entsprechend unterschiedlich sind auch unsere Biografien. Michael Schemann zum Beispiel wollte im baden-württembergischen Hohenheim Medizin studieren, wo man in Kombination mit der Agrarbiologie dem Numerus Clausus entkommen konnte. Dort begegnete er damals bereits der Welt der Bakterien, die in der Landwirtschaft, aber auch im Darm eine große Rolle spielen. Bevor er jedoch Arzt werden konnte, gab die Universität den Medizinstudiengang auf. Gut, dass Michael längst eine Leidenschaft für die Humanbiologie entwickelt hatte. Zu seinem wichtigsten Lehrer wurde Hans-Jörg Erlein, ein Tierphysiologe und der erste Wissenschaftler, der computerbasierte Auswertungen von Darmbewegungen machte. Am Verdauungstrakt von Hunden studierten die beiden, wie schnell sich deren Magen entleerte. Eigentlich träumte Michael davon, sich einen Arbeitsplatz in der Schweiz und eine Wohnung am Lago Maggiore zu suchen. Aber sein jugendlicher Hedonismus wurde rasch von der Neugier besiegt, die das neue Forschungsgebiet in ihm weckte. Nach der Promotion wurde sein Postdoc-Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft genehmigt und schon fand sich Michael in den USA wieder, wo wichtige Pioniere auf dem Gebiet der Neurogastroenterologie tätig waren. Nach Aufenthalten an der Ohio State bei Jackie Dale Wood und an der Columbia University bei Michael Gershon kam Michael mit einem Heisenberg-Stipendium nach Deutschland zurück. Nach einigen Jahren Grundlagenforschung am Max-Planck-Institut für physiologische und klinische Forschung in Bad Nauheim und an der Tierärztlichen Hochschule Hannover wollte er schließlich wieder den Bogen zurück zur Medizin schlagen und die Ergebnisse seiner Forschung für Patienten fruchtbar machen. Seit 2002 ist Michael deshalb Ordinarius für Humanbiologie an der Technischen Universität München und hat sein Labor in Weihenstephan, einem international anerkannten Zentrum für Life Science. Thomas Frielings Karriere als Neurogastroenterologe begann mit Wagemut und Mozartkugeln. Bereits vor seiner abschließenden ärztlichen Prüfung hatte er in der Neurologie an der Uniklinik Düsseldorf Methoden gelernt, wie man evozierte Potenziale erzeugt, also Nerven außerhalb des Gehirns so stimuliert, dass man eine Antwort darauf als Hirnströme messen kann. Das wollte er jetzt auch in der Gastroenterologie anwenden, wo eigentlich nicht wirklich klar war, was zwischen Nahrungsaufnahme und Ausscheidung passierte, wie die Dynamik des großen Verdauungsorgans zustande kam. Das aber hielten Neurologen damals für unmöglich. Nervenreize nämlich, die vom Gehirn registriert werden, laufen mit einer Geschwindigkeit von 100 Metern pro Sekunde, das sind 360 Stundenkilometer, durch den Körper. Im Darm jedoch sind sie 1000-mal langsamer. Denn allzu hektische Reaktionen tun dem Verdauungssystem nicht gut. Überhaupt interessierten die Neurologen sich damals nur für richtige nervliche Vorgänge, am besten von den höheren Zentren des Bewusstseins ausgehend. Schon entwicklungsgeschichtlich ältere und einfachere Teile des Gehirns, wie etwa der Hirnstamm oder selbst das Rückenmark, waren keine beliebten Forschungsgegenstände. Geschweige denn so etwas scheinbar Primitives wie das Nervengeflecht im Bauch. Ähnlich einseitig orientiert war damals auch die Gastroenterologie, die Magen-Darm-Kunde. 90% ihrer Inhalte wurden von Hepatologen, den Leberexperten, abgedeckt, den Rest übernahm die Endoskopie. Das sensorische Nervensystem war schlicht kein Thema. Thomas ließ das keine Ruhe. Auch seinen Kollegen Paul Enknecht, damals junger medizinischer Psychologe und gerade aus den USA von einem Forschungsaufenthalt zurückgekommen, wo die Horizonte der Wissenschaft weiter gespannt waren als in Deutschland. Pauls Interesse am Magen-Darm-Trakt war schon als Student in Hannover geweckt worden, durch die Visiten in der Klinik. Er lernte zum Beispiel eine jüngere Patientin kennen, die jedes Mal, wenn ihre Mutter das Zimmer betrat, sofort erbrach. Sie war dünn, ja, aber nicht essgestört. Doch immer, wenn sie eine Mahlzeit zu sich nehmen wollte, bekam sie schmerzhaften Durchfall. Deshalb begann sie verständlicherweise, Nahrung zu vermeiden. Man hielt sie für psychisch krank und behandelte sie wie eine Essgestörte. Paul jedoch fragte sich, ob da nicht doch neben dem psychischen Reiz, den die Mutter darstellte, auch noch etwas Physiologisches im Darm vorliegen konnte. Das aber interessierte damals im Ärzteteam niemanden. Heute würde man den Darmbeschwerden auch psychisch Kranker mehr Aufmerksamkeit schenken. Schokokugeln als Sonden. Dieser Vorfall hatte Pauls Unzufriedenheit mit der Psychosomatik geschürt, wie sie in der Universitätsmedizin praktiziert wurde. Sollten die Psychologen nur ihren Theorien nachgehen, die Neurologen nur lachen. Thomas und er wollten selbst herausfinden, was Sache war. Das waren ganz einfache Versuche mit geringen technischen Mitteln und Versuchsanordnungen, die man heute durch keine Ethikkommission mehr bekommen würde. Thomas hatte angefangen, zu Hause Bindfäden in Schokoladekugeln zu versenken und diese dann zu schlucken. Seine Frau verließ bei diesen Selbstversuchen immer entnervt das Haus und ging spazieren, weil sie Angst hatte, Zeugin seines Erstickungstodes werden zu müssen. Aber Wissensdurst verlangt eben nach Opfermut. Und nach den ersten erfolglosen Versuchen mit Bindfäden und Schokolade fanden Thomas und Paul dann auch heraus, wie sie Sonden mit Elektroden versehen mussten, um Potenziale abzuleiten. Und es funktionierte. Auch in der Speiseröhre und im Enddarm. Als sie die Ergebnisse ihrer Versuche publizierten, erregte das international einiges Aufsehen. Und Don Castell, der Papst der Speiseröhrenforschung in den USA, übernahm die Methode. Als nächstes wurden mechanische Pumpen zur rhythmischen Dehnung des Darms per Ballon konstruiert. Die beiden Geheimniskrämer schlossen sich zu ihren wagemutigen Selbstversuchen nachts und ohne Zeugen im Labor ein, um ihr Gerät an sich selbst zu testen. Paul zum Beispiel hatte einmal im Labor auf einer Liege übernachtet, weil er herausfinden wollte, ob er eine Sonde ohne die Hilfe eines Endoskops über den Magen in den Dünndarm bringen könnte. Also schluckte er ein kleines Gewicht aus Metall und schob die unten beschwerte Sonde alle paar Minuten etwas weiter in seinen Körper, bis er einschlief. Am nächsten Morgen bei der Röntgenkontrolle gab es dann große Aufregung, denn die Aufnahme zeigte, dass sich die Sonde so in seinem Magen verwickelt hatte, dass sie sich weder hinauf noch hinunter bewegen ließ. »Jetzt müssen wir operieren«, sagte der Radiologe entsetzt. Doch mit viel Geduld und Drehen und Wenden des Probanden Paul gelang es dann doch, den wissenschaftlichen Fremdkörper in seinem Magen zu entwirren und durch die Speiseröhre wieder herauszuziehen. Auch Michael Schemann, damals im Team von Jack Wood an der Columbia University, kam im Übrigen am Sondenschlucken im Selbstversuch nicht vorbei. Erst recht, als Thomas Frieling als wissenschaftlicher Partner in sein Labor einzog und es später auch übernahm. Neben dessen Motorrad. In gewisser Weise waren die Anfänge der Neurogastroenterologie also eine Easy-Rider-Bewegung. Wir waren Grenzgänger, die es sich mit allen Mainstream-Domänen der Medizin verdorben, weil wir es wagten, Blicke über den Zaun zu werfen. Das war und ist riskant. Denn in den ordentlich aufgeteilten Terrains der Medizin bleibt eigentlich kein Raum für Niemandsland und selten genug Geld. Wir hatten das Glück, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft mehrfach unsere Forschungsanträge unterstützte. Und wir hatten den Mut, mit Little Brain, Big Brain ganz konsequent auf den wissenschaftlichen Nachwuchs der Gastroenterologie zu setzen und an den Altvorderen vorbeizuziehen, die jeweils auf ihre Spezialgebiete fixiert waren. Heute ist das Nervengeflecht im Bauch für viele Disziplinen interessant geworden, etwa die Mikrobiologie, die Neuroimmunologie sowie die Ernährungs- und Umweltmedizin. Nur die Neurologie, das muss hier kritisch angemerkt werden, tut unerklärte Symptome von Patienten im Fachjargon immer noch als Kribbelkrabbel ab, nur weil sie es selbst noch nicht geschafft hat, Erklärungen zu finden. Gleichzeitig wird sie schmerzhaft darauf gestoßen, dass gravierende neurologische Erkrankungen der alternden Gesellschaft, wie zum Beispiel Parkinson, ihren Ursprung vielleicht gar nicht im Kopf haben, sondern im Bauch. Und noch immer gibt es in Deutschland keinen klinischen Lehrstuhl für Neurogastroenterologie, obwohl es wichtig wäre, dieses so spannende und wichtige Gebiet in Forschung und Lehre voranzutreiben. Nervöse Darmerkrankungen. Bauchschmerzen und veränderte Stuhlgewohnheiten, die länger als 3 Monate anhalten, gelten nach momentanem Wissensstand als Kriterien für eine Reizdarmdiagnostik, RDS. Dieses Syndrom, so bezeichnet man eine Summe von Symptomen, denen man keine eindeutige Krankheitsursache zuordnen kann, betrifft häufiger Frauen und tritt oft gemeinsam mit anderen körperlichen und seelischen Störungen auf. Das Reizdarmsyndrom ist in etwa so häufig wie Bluthochdruck und kommt in der Bevölkerung 3-mal häufiger vor als Diabetes. Es schränkt die Lebensqualität stark ein. Das Reizdarmsyndrom verursacht, so das Leitlinienkomitee der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften, erhebliche direkte Kosten, Arztbesuche, Medikamente, Diagnostik, Krankenhausaufenthalte, Begleiterkrankungen und indirekte Kosten, insbesondere Arbeitsausfälle und verminderte Produktivität während der Arbeit. Sie sind in der Höhe vergleichbar mit den Kosten des Bluthochdrucks und doppelt so hoch wie die Kosten durch Asthma oder Migräne. Ein Drittel bis die Hälfte aller Menschen mit anhaltenden oder wiederkehrenden Bauchschmerzen suchen deshalb einen Spezialisten auf. Bei einem Teil der Patienten können mit den gängigen klinischen Methoden organische Ursachen oder Funktionsstörungen nachgewiesen werden. Bei etwa 2 Dritteln der Patienten gelingt das aber nicht. Bei ihnen bleibt die Ursache unklar. Man nennt das dann eine funktionelle Erkrankung. Diagnostik und Therapie des Reizdarmsyndroms sind schwierig und häufig erfolglos. Ängste, eine schwerwiegendere Krankheit zu übersehen, führen häufig zu einer Reihe von belastenden Anschlussuntersuchungen. Oft werden zudem Verlegenheitsdiagnosen gestellt. Ähnlich unklar ist die Genese beim Reizmagen, funktionelle Dyspepsie mit wiederkehrenden oder chronischen Schmerzen im Oberbauch, begleitet von Völlegefühl, Sodbrennen, Krämpfen oder Brechreiz, ohne dass mit klinischen Methoden eine körperliche Ursache gefunden werden kann. Häufig sind Magen- bzw. Speiseröhrenmotorik verändert. Auch Stress kann hier, wie beim Reizdarm, als Trigger eine Rolle spielen. 15% der Bevölkerung sind von funktioneller Dyspepsie betroffen. Mehr als 10% der Bevölkerung haben Probleme mit chronischer Verstopfung. Daran können neben vielen anderen Faktoren wie Medikamenten oder Absorptions-Resorptionsstörungen auch Bewegungseinschränkungen des Darms schuld sein. Als normaler Stuhlgang gilt eine Frequenz von minimal alle 3 Tage, wobei dem individuellen Verstopfungsgefühl und der Konsistenz inzwischen eine größere Bedeutung beigemessen werden als der Häufigkeit.